im Gesicht. Oh, und Mickey, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen, Rotwein dieser Blut vergisst. Maki Messer, Trakt und Handschuh, drauf man keine Untertlist. An der Themse grünen Wasser fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt Mackigate um. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Macki Messer nennt. Und Schmuelmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann, und sein Geld hat Macki Messer, dem man nichts beweisen kann. Und Jenny Fowler ward gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kai geht Macki Messer, der von allem nichts gewusst. So vor ist Alfons gleit der Führer, kommt das jäh ans Sonnenlicht. Wer ist immer wissen konnte, Macki Messer weiß es nicht. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Macki, welches Warenpreis sah. Und die Fische, sie verschwinden, doch zum Kümmer des Gerichts. Man zittert am Ende den Haifisch, doch der Haifisch weiß von nichts. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mickey, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen. Rotte, wenn dieser Blut vergisst. Wenn du weißt, was ich meine. Mackie Messer trägt ein Handschuh, drauf man keine Untat liest. An der Themse grünen Wasser fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt Mackie geht um. Ach, hast du mich. Vielen Dank schönen auf Wiedersehen. Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Denn man mag ihn fressen Land. Und Schmuelmeier bleibt verschwinden. Und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, den man nichts beweist. Jenny Fowler hat gefunden, wie den Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Wo ist Alfons gleich der Führer? Kommt das hier ans Sonnenlicht? Wer ist immer wissen konnte, mag die Messer, weiß es nicht. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. Geschändet, Mackie welches Wartenpreis. So, und die Fische, sie verschwinden, doch zu klar des Gerichts. Man zittert am Ende den Haifisch, doch der Haifisch weiß, nicht an ihn ran, denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man nichts beweist. Nagilahava, Nagiladerishmaha. Normalnie, kurna, na basie gram 4 lata.